Ich habe Julian Assange gestern Nachmittag in der Polizeizelle gesehen, sagt Jennifer Robinson, die Anwältin von Assange. Er wird gegen seine Auslieferung kämpfen. Well, I did see him down in the police cells this yesterday afternoon after the hearing, and he's obviously going to fight extradition and fight it hard. Das Bezirksgericht in Westminster hat inzwischen bestätigt, dass er gegen die Auflage von 2012 verstoßen hat, sich regelmäßig persönlich bei den Behörden zu melden. Dafür droht ihm maximal ein Jahr Haft. Wann das Urteil bekannt gegeben wird, ist nicht klar. Die Nacht verbrachte Julian Assange in einer Gefängniszelle, seine erste Nacht außerhalb der ecuadorianischen Botschaft seit fast 7 Jahren. Aus seinem Anwaltsteam heißt es, immerhin könne er nun medizinisch so versorgt werden, wie die Ärzte das schon seit längerem angeraten haben. Für den 2. Mai ist die Anhörung zum Auslieferungsantrag der USA angesetzt. Das ist in 3 Wochen. Assange könnte dann argumentieren, dass die USA ihn wegen seiner politischen Ansichten suchen oder dass ihm kein fairer Prozess bevorstehe, aber auch sein Gesundheitszustand könne eine Rolle spielen, sagt Rebecca Niblock, die sich als Anwältin einen Namen in Auslieferungsverfahren gemacht hat. The court will be very keen to deal with it. Dem Gericht wird daran gelegen sein, sich sehr schnell damit zu befassen, weil schon so viel Zeit vergangen ist. Die Verteidigung wird aber einige Zeit brauchen, um ihre Argumente zusammenzustellen. Ich rechne für das Verfahren mit mindestens 1,5 Jahren. Aber wenn Assange einen Grund findet, bis zum obersten Gerichtshof zu gehen, können es auch 3 Jahre werden. Möglicherweise spielen auch die Vorwürfe der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung bald wieder eine Rolle, die in Schweden gegen Assange erhoben wurden. Die Behörden dort prüfen, ob das Verfahren wieder aufgenommen wird. Der Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, fordert die Regierung auf, Assange nicht an die USA auszuliefern. Seine Schatteninnenministerin Diane Abbott vermutet politische Motive hinter den amerikanischen Vorwürfen. We all know what this is about. Wir alle wissen, worum es geht. Es geht nicht um die Vorwürfe aus Schweden, sondern es geht um WikiLeaks und all die beschämenden Informationen über die Aktivitäten des amerikanischen Militärs, die öffentlich gemacht wurden. Die Regierung dagegen sagt, niemand steht über dem Gesetz, auch nicht Julian Assange, er sei kein Held. Rebecca Niblock, die Expertin für Auslieferungsverfahren, erklärt, politisch kann beim Auslieferungsbegehren der USA sowieso niemand Einfluss nehmen. It's a decision for the courts. Es ist allein Sache des Gerichts. Die Möglichkeit der Regierung, da einzugreifen, wurde 2014 abgeschafft. Es bleibt jetzt allein beim Gericht. So it all lies with the courts now. Die Anwälte von Assange befürchten, dass ihm in den USA weit mehr als nur die 5 Jahre Haft drohen, die wegen des Hackens von Computern verhängt werden können.